Mein Lotterleben. Daher weht der Hase. Montag, der 30. April. Heute musste ich nicht in die Schule. Ich habe nämlich Windpocken. Windpocken sind eigentlich voll cool, weil sie sich überhaupt nicht krank anfühlen und trotzdem darf man zu Hause bleiben. Bloß, dass diese jucken, das ist total eklig. Und man darf nicht kratzen, sonst gibt es Narben, sagt Mama immer. Außerdem bin ich schon seit letztem Dienstag krank und jetzt weiß ich so langsam nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe schon ein Buch gelesen und Fernsehen geguckt habe ich auch. Außerdem habe ich noch ein Buch gelesen, versucht, eine Fliege mit meiner indischen Blockflöte zu beschwören. Aber Fliegen sind dumme Tiere, die sich nicht so gut beschwören lassen. Aus dem Fenster geguckt, das Fenster aufgemacht und Polly, den Hund von Frau Segebrecht, anmiaut. Miau! Miau! Miau! Knoten in die Schlafanzüge von meinen Brüdern gemacht. Hey, was soll denn das? Ich krieg meine Arme nicht durch. Ich auch nicht. Da sind voll die Knoten drin. Mama! Mama! Und ein Bild gemalt, wo ich drauf war mit Windpocken. Aber meine beiden Blödbrüder haben nur so doof gelacht, als sie das gesehen haben, das Bild. Jakob hat gesagt, deine Pickel gehen bis zu den Füßen. Und Simon hat gesagt, das sind keine Pickel, sondern Pestbeulen. Und ih, die sind voll ansteckend. Die haben ja sowas von keine Ahnung, die beiden. Und als ich heute so im Wohnzimmer saß und in einem Buch mit Weihnachtsliedern geblättert habe, da fiel mir plötzlich ein, warum mir so stinklangweilig war. Ich habe nämlich überhaupt keine Hobbys. Und deswegen kann ich gar nichts machen, wenn ich krank bin. Da bin ich schnell aufgesprungen und zu Mama gelaufen. Das heißt, ich wollte zu Mama laufen, aber auf dem Weg bin ich über Hestas gestolpert, unsere Schildkröte. Aua! Über Hestas schreibe ich später noch was. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Mama war in der Küche und hat mit ihrem neuen Power Juicer als Safter was entsaftet. Und zwar Reis. Mmh. Reismilch. Gesund und lecker. Davon werden deine Windpocken im Nu verschwinden, Lotta. Also, da war ich mir ja nicht so sicher. Die Reismilch hat nämlich etwas komisch gerochen. Ein bisschen wie mein Turnbeutel von innen. Bäh! Bestimmt kriegt man davon noch viel mehr Pocken. Da habe ich lieber schnell das Thema gewechselt. Ich habe Mama erzählt, dass ich dringend ein Hobby brauche, damit mir nicht mehr so langweilig ist. Und als ich ihr das gerade sagte, ist mir die eingebildete Berenike von Bödecker aus meiner Klasse eingefallen. Die mit ihrer hochnäsigen Nase. Und ihren reichen Eltern. Weil die nämlich ganz viele Hobbys hat. Wenn die mal krank ist, kann sie reiten und Geige spielen und snowboarden. Und kitesurfen. Aber natürlich war das ein Fehler, Mama davon zu erzählen. Sie hat sofort gesagt, ich habe ja immerhin auch ein Hobby. Blockflöte spielen nämlich. Und jetzt hätte ich ja ganz viel Zeit zum Üben, weil ich doch krank bin. Und ich habe eine schöne Überraschung für dich, Schatz. Hat sie gesagt. Gerade habe ich eine neue Flötenlehrerin für dich gefunden. Frau Friemel. Sie klingt sehr nett am Telefon. Da bin ich lieber wieder zurück ins Wohnzimmer gegangen. Oh Mann, auf so eine Überraschung kann ich echt verzichten. Schließlich bin ich die schlechteste Blockflöte-Spielerin der Welt. Wenn ich auf meiner indischen Blockflöte spiele, passieren immer nur komische Sachen. Bloß Schlangen, die kann ich damit beschwören. Oder eher Würmer. Aber die sind ja auch so ein bisschen schlängelig, so wie Kobras. Nachmittags kam Cheyenne zu Besuch. Cheyenne hatte im Kindergarten schon Windpocken und deshalb kann sie sich nicht mehr anstecken. Zum Glück. Cheyenne ist nämlich meine allerbeste Freundin. Und wenn sie da ist, muss ich mich nicht mehr zu Tode langweilen vor lauter Nichtstun. Als ich Cheyenne erzählt habe, dass Windpocken total öde sind, wenn man gar kein richtiges Hobby hat, da hat sie so die Hände in die Seiten gestemmt und gesagt, Hey Mann, das stimmt voll. Ich habe auch kein Hobby. Und dann haben wir erstmal ein bisschen überlegt, wofür man sich denn so interessieren könnte. Natürlich musste es was total Tolles sein. Irgendwas, was noch viel cooler war als die ganzen Angeber-Hobbys von Berenike. Und da hatte ich voll die gute Idee. Nämlich, dass wir mal bei Papa im Computer nachgucken, was es überhaupt für Hobbys gibt. Das passte gerade gut, weil Mama einkaufen war und Papa hatte irgendeine Konferenz oder so. Also sind wir in Papas Arbeitszimmer gegangen und ich habe den Computer angemacht. In der Zwischenzeit hat Cheyenne eine 1 unter ein total schlechtes Diktat geschrieben, das sie auf Papas Schreibtisch gefunden hat. Papa ist nämlich Lehrer. So, 1. Sehr gut. Ach, der wird sich wundern. Schade, dass das nicht mein Diktat ist. Das Blöde, dass wir letzte Woche bei Frau Kackert schreiben mussten. Dann haben wir coole Hobbys bei Google eingegeben. Da kamen total viele Vorschläge und wir haben erstmal ewig geguckt und die tollsten Sachen aufgeschrieben. Danach hatten wir eine ziemlich coole Hobbyliste. Fallschirmspringen. Einradfahren. Höhlen erforschen. Kristalle züchten. Tauchen mit Haien. Wildwasserrafting. Drachenfliegen. Dinosaurier-Skelette ausgraben. Cheyennes Augen haben richtig geglitzert. Ich will mit Haien tauchen oder Kristalle züchten. Da habe ich sie gefragt, wie sie das machen will. Und dann haben wir erst mal lange auf unsere Liste geguckt und nichts gesagt. Weil hier nämlich gar kein Meer in der Nähe ist. Und auch keine Höhle und kein Wildwasser. Außerdem haben wir auch kein Einrad. Und keinen Fallschirm. Und Drachen haben wir bloß so welche aus Plastik mit einer Schnur. Bei mir ist das Bild von einem Vogel drauf. Und in der Ecke steht Mississippi-Weihe. Öde. Aber dann ist mir was Gutes eingefallen. Ich weiß, was wir machen können, habe ich zu Cheyenne gesagt. Kirschkern weit spucken. Also sind wir in die Küche gegangen und haben nach Kirschen gesucht. Aber nicht mal die waren da. Zum Glück lag in einer Schublade eine Tüte mit Haldirams Chana Dal. Oh, würzig geröstete halbe Kichererbsen. Die hat Mama in diesem indischen Laden gekauft, wo auch meine Flöte her ist. Und dann sind wir in den Garten gegangen und haben Kichererbsen weitspucken gemacht. Ich habe gewonnen übrigens. Vielleicht war das aber auch, weil Cheyenne die meisten Kichererbsen einfach aufgegessen hat, anstatt sie auszuspucken. Boah, die schmecken voll lecker. Echt, ey. Puh. Dienstag, der 1. Mai. Ah, mein Po juckt. Meiner auch. Mich juckt überall. Mama! Jetzt haben Jakob und Simon auch Windpocken. Den ganzen Tag lang haben sie rumgejammert, weil nämlich heute Feiertag ist und sowieso schulfrei. Auch ohne Windpocken. Ha! Selber schuld, ihr Blödbrüder! Mittwoch, der 2. Mai. Endlich sind alle meine bescheuerten Windpocken verkrustet und ich darf wieder zur Schule. In der Pause haben wir uns auf dem Schulhof mit Paul getroffen. Wir sind nämlich eine Bande, Cheyenne, Paul und ich. Die wilden Kaninchen. Paul hat ein richtiges Baumhaus. Das ist unser Hauptquartier. Außerdem ist Paul total klug. Das sieht man schon an seiner Brille. Deswegen wollten wir ihn auch fragen, ob er eine Idee hat für ein echt cooles Hobby. Paul hatte gleich ganz viele Ideen. Und zwar, dass wir ja Schach spielen können, mit ihm zusammen. Jeden Mittwoch im Gemeindezentrum. Oder wir könnten... Was sammeln? Briefmarken zum Beispiel. Oder kleine Lego-Star-Wars-Figuren. Oder... Lernen, wie man Spuren liest und Fingerabdrücke nimmt. Und so andere Geheimagentensachen. Oder... Sport treiben. Zum Beispiel Tischtennis oder Karate. Oder... Modellbau. Da kann man irgendwelche Eiffeltürme oder Raumschiffe zusammenbauen. Oder auch... Ein Computerkurs machen. Oh Mann, Paul. Ey, das ist ja voll langweilig. Och, da häkel ich ja lieber noch Topflappen. Hat Cheyenne da gesagt. Das war aber nicht schlau von Cheyenne, weil Paul doch immer so schnell beleidigt ist. Und ich musste auch noch kichern, als sie das gesagt hat. Da hat sich Paul umgedreht und ist weggegangen. So stapfig irgendwie. Aber seine Ideen waren sowieso nicht besonders gut, fand ich. Als wir ihm so hinterhergeguckt haben, hat Cheyenne Kasimir entdeckt. Kasimir ist der große Bruder von Berenike. Er geht schon in die 9. und ist der coolste Junge von der ganzen Günther-Grauß-Gesamtschule. Findet Cheyenne jedenfalls. Kasimir stand mit ein paar anderen Jungs zusammen und hat ausgesehen, als würde er gerade irgendwas Interessantes machen. Also ist Cheyenne zu ihm rübergegangen. Und ich auch. Die Jungs haben aber bloß auf ihren Handys gespielt. Ah, gen. Aber Cheyenne hat trotzdem gefragt, ob sie auch mal darf. Und da hat Kasimir ihr sein Handy gegeben und hat ihr sogar noch gezeigt, wie das geht. Das war ja eigentlich voll nett von ihm. Aber ich fand das trotzdem ein bisschen langweilig. Weil ich ja bloß zugeguckt habe, wie Cheyennes Handymonster aus Schleimkügelchen Brücken gebaut haben. Also, ich glaube, das ist schon mal kein Hobby für mich. Handyspiele und so. Aber Cheyenne, die war total begeistert. Auch noch, als wir wieder weitergegangen sind. Ständig hat sie erzählt, wie süß und cool Kasimir ist. Der ist so süß. Und hast du gesehen, was für coole Klamotten der anhatte? Und die Sonnenbrille erst. Total abgefahren. Und er hat mich voll angelächelt, als er mir das erklärt hat. Das mit dem Spiel. Der mag mich, sag ich dir. Garantiert. Aber ich bin ja auch voll cool, oder? Sag doch mal, Lotta. Hoffentlich wird das nicht ihr neues Hobby. Kasimir, meine ich. Weil das können wir ja nicht zusammen machen. Dann hat es geklingelt und wir mussten reingehen, weil wir jetzt Geschichte bei Frau Kackert hatten. Das war schon schlimm genug, aber dann standen auch noch die ganzen Lämmer-Girls vor der Klasse und haben so dämlich rumgegackert. Berenike hat am lautesten gegackert. Und zwar, weil ihre Mutter sie zu einem Schnupperkurs Eiskunstlauf angemeldet hat. Am Wochenende in der Eishalle, da kann ich euch zeigen, wie man Pirouetten dreht. Dabei hat sie so affig ihr Bein ausgestreckt, als ob sie Ballett machen würde. Natürlich haben die anderen Lämmer-Girls sie sofort noch mehr umringt. Oh, echt? Du kannst Pirouetten? Na klar, ist total Baby. Schließlich kann ich auch Ballett tanzen. Oh, das musst du uns unbedingt zeigen. Oh, du bist bestimmt eine richtige Eisprinzessin, Berenike. Emma hat gerufen, dass sie auch schon angemeldet ist. Und Hannah auch und Liv Grete auch. Das ist ja voll der Zufall. Meine Mutter hat mich nämlich auch angemeldet zum Schnuppern. Hat Cheyenne nur gesagt. Und dann hat sie die Nase so komisch verzogen und geschnüffelt. Und wir sind lieber schnell ein Stück weitergegangen, weil wir so lachen mussten. Aber die Idee war echt gut. Das mit dem Eiskunstlaufen, meine ich. Es ist nämlich total cool, wenn man im Winter zum Schlittschuhlaufen auf einen zugefrorenen Teich geht und plötzlich macht man so einen doppelten Rittburger, oder wie das heißt. Also diese Übung, wenn man so hoch springt und sich dreht, meine ich. Deshalb haben Cheyenne und ich beschlossen, dass wir wirklich beim Schnupperkurs mitmachen. Und dass das unser neues Hobby wird. Eiskunstlauf! Als ich mittags nach Hause gekommen bin, wollte ich Mama unbedingt sofort von dem Schnupperkurs erzählen. Aber die hat gar nicht richtig hingehört. Sie hat bloß so ein strahliges Gesicht gemacht und gesagt, dass ich schon morgen meine erste Flötenstunde hab. Bei Frau Friemel! Also, da ist mir ein bisschen kotterig im Bauch geworden. Ich hab schnell gesagt, dass ich dann aber auch zum Eiskunstlaufen will, weil Sport nämlich wichtig ist für Kinder. So als Ausgleich zum Flötespielen. Eiskunstlauf? Hat Mama gesagt und mich so komisch angeguckt. Und dann hat sie gemeint, dass ich ja auch zum Schwimmkurs gehen könnte. Oder zum Turnen. Aber ich hab den Kopf geschüttelt und gesagt, dass ich am allerliebsten und auf jeden Fall zum Eiskunstlauf will. Und wisst ihr, was da passiert ist? Mama hat es erlaubt! Juhu! Donnerstag, der 3. Mai. Heute war mir schon in der Schule schlecht, weil ich nachmittags zur Flötenstunde musste. Leider war es genauso schlimm, wie ich befürchtet hatte. Frau Friemel ist nämlich so eine ältere Dame mit Löckchen. Und solche älteren Damen mögen es meistens nicht, wenn man nicht so gut Flöte spielen kann. Sie hat mir Noten gegeben und gesagt, das ist nur eine kleine Übung, Lotta. Und ich sollte das vorspielen. Dabei sehen für mich doch alle Noten gleich aus. So, als ob ein Goldhamster mit dreckigen Füßen übers Papier gelaufen ist. Da habe ich mir gedacht, dass ich lieber ein bisschen Schlangenbeschwörermusik spiele. Weil das nämlich das Einzige ist, was ich gut kann mit der Flöte. Und weil Frau Friemel dann beschwört ist und nicht schimpft. Also habe ich ganz vorsichtig in die Flöte gepustet und die Finger bewegt. Es hat sich auch richtig indisch und beschwörerisch angehört. Aber dann ist schon wieder was passiert. Irgendwie habe ich nämlich nicht Frau Friemel beschwört, sondern Frau Friemels Dackel. Der lag auf dem Sofa und hat ein bisschen so ausgesehen wie eine Wurst. Oder wie ein Wurm. Und weil Würmer so ähnlich sind wie Schlangen, kann man sie ja auch besonders gut beschwören. Auf jeden Fall hat Frau Friemels Dackel angefangen, sich so zu krümmen. Und dann? Hey! Dann hat er sich hingesetzt, mit den Pfoten hoch und hat... Er hat richtig getanzt. Mit den Vorderbeinen hat er immer seine Ohren angestupst. Und dabei hat er so winselig gejault. Das klang total wie echte indische Musik. Boah, ich war richtig stolz auf mich. Aber Frau Friemel hatte wohl schlechte Laune. Sie hat nur rumgeschimpft, dass ich sofort aufhören soll, weil das Tierquälerei ist. Also sowas habe ich ja noch nie erlebt. In all den Jahren Unterricht nicht. Was bist du nur für ein unmögliches Mädchen? Das arme Tier. Oh, komm her, mein armer Waldi, mein Schätzchen. Und dann hat sie gesagt, dass ich nach Hause gehen und niemals wiederkommen soll. Also, das fand ich ganz schön frech von Frau Friemel. Die hat ja wohl echt keine Ahnung von Schlangenbeschwörung. Aber als ich dann draußen war, war ich doch eigentlich ziemlich froh. Nämlich, weil ich nie wieder zu ihr muss zur Flötenstunde. Samstag, der 5. Mai. So, heute geht's zum Eiskunstlaufen. Und Cheyenne kommt auch mit. Das wird ja so cool! Mama hat uns hingefahren. Auf dem Weg habe ich voll geschwitzt, weil ich eine Mütze und Handschuhe und einen Schal anhatte. Dabei waren draußen 22 Grad. Aber Mama hat gesagt, dass es in der Eishalle ganz kalt ist. Cheyenne hatte trotzdem keine warmen Sachen mit. Sie hatte sogar ein kurzes Kleid an, mit Rüschen. Weil sie aussehen wollte wie eine Eisprinzessin. Auf der ganzen Fahrt hat sie erzählt, dass sie bestimmt besser Schlittschuh laufen kann als Berenike. Weil Berenike so eine hochnäsige Nase hat, dass sie gar nicht aufs Eis gucken kann. Deshalb stolpert sie immer über die Kufen. Als wir dann in der Eishalle waren, war ich ziemlich froh, dass ich Wintersachen anhatte. Es war nämlich echt saukalt. Weil wir keine Schlittschuhe hatten, durften wir welche leihen. Die Frau in der Kasse hat Cheyenne ziemlich komisch angeguckt und gesagt, dass sie sich eine Jacke anziehen soll. Aber Cheyenne hatte gar keine mit. Und auch keine Handschuhe. Als sie die Schlittschuhe angezogen hat, waren ihre Finger schon voll blau. Dann sind Berenike und die Lemmer Girls reingekommen. Alle mit Jacken an. Die von Berenike war natürlich rosa und mit ganz viel Glitzer. Und auf dem Kopf hatte sie eine puschelige weiße Mütze, die sah aus wie eine tote Perserkatze. Du liebe Güte, das dumme Kaninchen hat wohl Eiskunstlaufen mit Eierlaufen verwechselt. Hat sie gesagt und Cheyenne dabei so von oben herab angeguckt. Und ihre bescheuerten Lämmergirls haben sofort losgegackert wie die Hühner. War ja klar. Bloß ab, blöde Kuh. Dir werde ich's zeigen. Du... hat Cheyenne zurückgezischt. Meine Schlittschuhe haben ein bisschen gedrückt, und zwar an den Knöcheln. Aber ich hatte keine Zeit mehr, sie umzutauschen, weil plötzlich die Eiskunstlauflehrerin da war. Die hat uns erstmal begrüßt, und dann hat sie uns gezählt. Wir waren 11 Mädchen. Danach hat sie gefragt, wer von uns schon mal Schlittschuh gelaufen ist, und da habe ich mich gemeldet. Weil ich ja früher schon ein paar Mal gelaufen bin. Immer, wenn ich im Winter bei meiner Cousine an der Ostsee zu Besuch war und die Ostsee mal zugefroren war. So ungefähr einmal war das, glaube ich. Die Lämmergirls haben sich auch alle gemeldet. Und da hat Cheyenne sich auch gemeldet. Obwohl ich genau weiß, dass sie noch nie Schlittschuh gelaufen ist. Dann sollten wir uns erstmal warm laufen. Die Eiskunstlauflehrerin ist losgefahren und wir sollten hinterherfahren. So, Mädels, alle mir nach. Ich zeig euch, wie es geht. Wir fangen mit einfachem Gleiten an. Ganz langsam und gleichmäßig. Schaut auf meine Füße. Erst rechts, dann links. Rechts und links. Leider ist Cheyenne hingeknallt und zwar voll auf die Knie. Aua! Oh, Menno! Und dabei waren wir noch nicht mal auf dem Eis, sondern noch neben dem Kassenhäuschen. Da hat sie sich erstmal auf die Tribüne gesetzt, um sich auszuruhen. Bloß ab und zu hat sie genießt. Ich bin dann alleine aufs Eis gegangen, zuerst aber nur an den Rand, wo man sich festhalten konnte. Weil nämlich meine Schlittschuhe immer so weggeglitscht sind. Zum Glück waren da vorne so Zacken dran, die konnte man ins Eis hacken, damit es nicht mehr so rutscht. Aber da ist die Eiskunstlauflehrerin gekommen und hat gesagt, ich soll aufhören, Löcher ins Eis zu bohren. Und ich soll mal versuchen zu gleiten, ohne mich an der Bande festzuhalten. Dann hat sie mir gezeigt, wie das geht. Ganz ruhig und langsam, Lotta. Erst mit dem rechten Fuß, dann mit dem linken, rechter Fuß, linker Fuß, rechts, links. Es sah total einfach aus, aber die hatte ja auch vorher geübt. Ich bin jedenfalls lieber erstmal so übers Eis gegangen wie ein Pinguin. Damit ich nicht hinfalle. Mir taten ja sowieso schon die Füße weh. Dann bin ich doch hingefallen, und zwar auf den Po. Aua! Da habe ich die Füße nicht mehr so gemerkt. Und als ich da auf dem Eis lag und zur Tribüne rübergeguckt habe, bin ich echt ein bisschen stinkig geworden. Cheyenne hat nämlich nur da rumgesessen, mit ein paar Jungs zusammen. Die hatten alle Helme auf und Eishockeyschläger dabei. Einer von den Jungs war Kasimir. Und er hatte Cheyenne seine Jacke geliehen. Also echt, die saß da einfach so gemütlich auf der Tribüne rum, während andere Leute Eiskunstlauf machen müssen. Das gehört sich ja wohl wirklich nicht für eine beste Freundin, oder? Aber gerade als ich mich an der Bande hochgezogen hatte und ihr das sagen wollte, ist Berenike an mir vorbeigefahren. Und zwar rückwärts. Na Lotta, bist wohl zu blöd zum Fahren, was? Da habe ich doch nichts zu Cheyenne gesagt. Stattdessen habe ich auch versucht, rückwärts zu fahren. Rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Ah! Leider bin ich wieder hingefallen, und zwar wieder auf den Po. Aua! Dabei tat er noch vom ersten Mal weh. Sicherheitshalber bin ich danach lieber vom Eis runtergekrabbelt, so mit den Händen und Knien. Ich wollte nämlich nicht nochmal auf den Po fallen. Ich habe meine normalen Schuhe wieder angezogen und bin rausgegangen, wo es warm war. Eigentlich wollte ich mich auf eine Bank setzen, aber leider waren alle Bänke ein bisschen hart am Po. Also bin ich über den Parkplatz gegangen und habe Autos gezählt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Dabei habe ich überlegt, ob das vielleicht auch ein Hobby sein kann, Autos zählen. Aber irgendwie hat das nicht besonders viel Spaß gemacht. Zum Glück kam Cheyenne dann auch raus und wir haben zusammen darauf gewartet, dass Mama uns wieder abholt. In der Zwischenzeit haben wir überlegt, dass es bestimmt noch viel coolere Hobbys gibt als Eiskunstlauf. Welche, zu denen man keine Höhlen und Einräder und Ozeane braucht. Uns ist bloß keins eingefallen. Dienstag, der 8. Mai. Als wir heute Morgen gefrühstückt haben, war Mama ziemlich schlecht gelaunt. Sie hatte nämlich gestern bei 2 neuen Flötenlehrerinnen angerufen, die beide sofort wieder aufgelegt haben, als Mama meinen Namen genannt hat. Anneliese Schmidt, hallo? Petermann hier. Guten Tag, Frau Schmidt. Ich rufe an, weil ich eine neue Flötenlehrerin für meine Tochter suche. Sie ist 10 Jahre alt und heißt Lotta. Lotta Petermann? Mama wollte, dass Papa sich auch darüber aufregt. Aber Papa hat bloß in die Zeitung geguckt und gemacht. Und da ist Mama noch stinkiger geworden. In der Zwischenzeit habe ich mein Knuspermüsli gegessen und darüber nachgedacht, ob Tierpostkarten sammeln nicht auch ein schönes Hobby ist. Oder Gerättouren vielleicht. Und während ich noch so am Überlegen war, habe ich auf der Rückseite von Papas Zeitung geguckt. Und da stand es. Das beste und coolste Hobby überhaupt. 1000-mal cooler als Berenikes ganze Angeberhobbys zusammen. Komparsen gesucht, stand da nämlich. Und dass für die Dreharbeiten zu einem Jugendfilm mit Till Tettenborn noch Leute gebraucht werden. Und alle Interessierten sollen sich am Wochenende in der großen Sporthalle am Fußballstadion melden. Boah, Filmschauspielerin! Das ist ja wohl sowas von genial! Das wird mein neues Hobby! Auch wenn ich nicht so genau weiß, wer Till Tettenborn ist. Aber er ist bestimmt ein berühmter Schauspieler. Boah, ich als Piratin in Fluch der Lotta. Oder ich als Hexe in Hexe Lotta. Ich war total aufgeregt, hab aber trotzdem lieber nichts gesagt. Weil es nämlich bestimmt besser ist, wenn ich warte, bis Mama wieder gute Laune hat. Und das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Sie fand es nämlich nicht so toll, dass ich so schnell wieder mit Eiskunstlauf aufgehört habe. Aber Cheyenne habe ich natürlich sofort davon erzählt, als ich in der Schule war. Na klar, weil sie sowas ja noch toller findet als ich. Stars und Filme und Fernsehen und so. Sie ist auch rumgehüpft wie ein Gummiball und hat sogar gequietscht dabei. Vor allen Dingen, weil sie Till Tettenborn so süß findet. Oh, vielleicht werde ich ja entdeckt. Und dann spiele ich die Hauptrolle zusammen mit Till. Aber da habe ich ihr gesagt, dass sie lieber ein bisschen unauffälliger sein soll, damit die Lämmer-Girls nichts merken. Schließlich wollen wir ja ganz alleine reich und berühmt werden. Höchstens Paul durfte das noch wissen. Der war aber wieder ein bisschen langweilig und wollte nicht mitmachen. Außerdem hat er gesagt, dass man als Komparse sowieso nicht reich und berühmt wird. Menno Paul. Aber wenigstens war er diesmal nicht beleidigt. Nachmittags haben sich die wilden Kaninchen dann in Pauls Baumhaus getroffen. Cheyenne und ich wollten am liebsten nur über das Wochenende und den Film sprechen, aber dazu hatte Paul keine Lust. Er wollte uns nämlich was anderes zeigen. Und zwar hatte er einen Zauberkasten geschenkt bekommen und ein paar Zaubertricks hatte er auch schon eingeübt. Erst hat er weiße Handschuhe angezogen und dann hat er so mit seinem Zauberstab rumgewedelt. Und dann hat er plötzlich einen Euro hinter Cheyennes Ohr rausgezogen. Cool! Bloß Cheyenne hat geschimpft, als Paul ihr den Euro nicht wiedergeben wollte. Ey, das ist meiner! Schließlich ist das auch mein Ohr! Aber Paul hat so getan, als würde er sie gar nicht hören. Dann hat er auch noch sowas mit Tüchern gemacht, aber da konnte man sehen, dass er die vorher im Ärmel versteckt hatte. Schummel! Das ist ja gar keine echte Zauberei! Habe ich da gerufen. Und Cheyenne hat gelacht. Komischerweise war Paul trotzdem nicht beleidigt. Er hat nur so streng über seine Brille geguckt, wie Frau Kackert. Der große Paulini schummelt nicht, hat er mit einer ein bisschen gruseligen Stimme gesagt. Der große Paulini zeigt euch jetzt den berühmtesten Zaubertrick der Welt. Also, ich war echt gespannt. Und dann hat Paulini einen Zylinder hochgehalten, sodass wir reingucken konnten. Da war nichts drin. Der ist ja bloß aus Pappe, hat Cheyenne gemeckert. Aber Paul hat nicht geantwortet. Er hat den Zylinder auf eine Holzkiste gestellt und so ein Tuch drüber gelegt. Und dann hat er wieder mit dem Zauberstab rumgewedelt. Es sah voll wichtig aus. Dabei hat er Avada Kedavra oder so ähnlich gemurmelt. Dann hat er das Tuch weggezogen und was aus dem Zylinder rausgeholt. Tada! Und zwar Berenikes Mütze vom Eiskunstlaufen. Hey, voll klasse! Die tote Perserkatze, hab ich gerufen. Da ist Paul total stinkig geworden und hat geschrien, dass es ein weißer Hase ist und ich eine blöde Kuh wäre. Shaggin hat gesagt, sie erkennt ja wohl einen Hasen, wenn sie einen sieht, und zwar an den Ohren. Und die tote Perserkatze hatte keine Hasenohren, sondern nur so Stummel. Vielleicht ist das ja auch ein Meerschweinchen, habe ich gesagt und wollte mir das mal genauer angucken. Aber da hat Paul das flauschige Ding weggezogen und in eine Plastiktüte gestopft. Dabei hat er ein voll böses Gesicht gemacht. Chanel hat so Puschen, die aussehen wie Tiere, hat Chagenda gesagt. Da habe ich gekichert, weil ich an Cheyennes kleine Schwester Chanel und ihre blöden Puschen denken musste. Und da war Paul erstmal wieder beleidigt, obwohl ich ja gar nicht über ihn gelacht habe. Weiterzaubern wollte er auch nicht mehr. Und deshalb habe ich mir gedacht, dann kann ich ja auch mal was zaubern. In Pauls Zauberkasten war nämlich so ein Seil. Und ein Seil, das sieht ja fast so aus wie eine Schlange. Und ich hatte meine Blockflöte dabei, meine indische. Die habe ich jetzt immer dabei, weil man ja viel üben muss, wenn man so richtig gut Schlangen beschwören will. Also habe ich das Seil rausgeholt und auf die Holzkiste gelegt. Das ist ein normales Seil, habe ich so zaubermäßig gesagt. Aber gleich wird da eine Schlange draus. Eine Kobra. Hokus pokus. Dann habe ich in die Flöte gepustet. Ganz vorsichtig. Dabei habe ich ein bisschen hin und her getanzt. Und ich dachte, gleich tanzt das Seil auch, weil es sich nämlich so richtig nach Schlangenbeschwörermusik angehört hat, was ich gespielt habe. Ich habe die Augen zugemacht und in meinem Bauch hat es sich so angefühlt, als ob ich ein echter indischer Fakir wäre. Dann hat Cheyenne Boah gerufen und ich habe die Augen wieder aufgemacht. Und da hat das Seil getanzt. Ganz in echt. Auf jeden Fall hat es sich so ein bisschen bewegt, mit dem Kopf nach oben. Paul hat gar nichts mehr gesagt. Wahrscheinlich, weil er total erstaunt war, dass ich besser zaubern kann als er. Und vielleicht auch ein bisschen beleidigt, weil er doch so viel geübt hat. Cheyenne und Paul haben dann nur noch geguckt und geguckt und ich habe immer weiter gespielt, obwohl mir ganz kribbelig zumute war. Weil das Seil wirklich hin und her getanzt ist, wie eine beschwörte Kobra. Aber dann hat es plötzlich gequiekt. Ein bisschen so wie ein kleines Schweinchen. Und die Plastiktüte von Paul hat sich von ganz alleine bewegt. Und dann ist sie umgekippt. Und ein Hase ist rausgesprungen. Ein echter. Ein weißer mit richtigen Hasenohren. Da habe ich aufgehört, Flöte zu spielen. Ich habe den Hasen nur angestarrt. Und Cheyenne und Paul haben nach Luft geschnappt. Der Hase hat uns auch angeguckt. Dabei hat er so süß gemümmelt. Und dann ist er mit einem Mal losgesprungen, einfach zur Tür raus. Nein! Da haben wir alle voll den Schreck gekriegt, weil es draußen ja ziemlich steil runtergeht. Wir hatten alle echt Angst, dass der arme Hase abstürzt. Aber als wir von oben in Pauls Garten geschaut haben, da haben wir bloß noch gesehen, wie der Hase weggehoppelt ist. Er hat noch einmal an einem Löwenzahn geknabbert und dann ist er in einem Busch verschwunden. Krass. Cool. Und dann hat Paul sogar noch gesagt, dass das echt tolle Zauberei war. Trotzdem haben wir danach nicht weiter gezaubert. Und zwar, weil es ja schon ein bisschen gruselig war mit dem Puschen oder der Mütze oder was das war. Dass daraus ein echter Hase geworden ist.